Kapitel 27. Beam me up, Scotty. Nichts ist unmöglich. Schon im Wort impossible selbst steckt I'm possible. Audrey Hepburn, Schauspielerin, Ikone, Geschichtenerzählerin. Meine Großmutter mütterlicherseits wurde 100 Jahre alt. Nana war eine konservative Weiße, wie sie im Buche steht. Korrekt, reserviert und in der Lage, Konflikten so präzise auszuweichen, wie ein Kampfjet-Pilot seine Maschine fliegt. Solange ich zurückdenken kann, sah sie immer gleich aus. Sie trug stets eine Strickjacke, die oben von einer antiken Brosche zusammengehalten wurde. Ihr faltiges Gesicht, das regelmäßig »Ach du meine Güte« hervorbrachte, wenn sie lachte, wurde von pinkfarbenem Lippenstift und glitzernden braunen Augen dominiert. Nana wurde während ihrer langen Lebenszeit Zeugin, wie eine Reihe von bedeutsamen menschlichen Errungenschaften das Licht der Welt erblickten, darunter das Telefon, das Auto, der Fernseher, das Passagierflugzeug, der Computer, das Internet und Rock'n'Roll. Am meisten erstaunten sie allerdings die Mondlandung und die Getränkeautomaten bei McDonald's. Dort stand sie immer ungläubig davor, wenn ein Angestellter einen Becher, klein, mittel oder groß, unter den Zapfhahn stellte, einen Knopf drückte, wegging und es der Maschine überließ, die richtige Menge einzufüllen. »Woher weiß sie denn, wann sie aufhören muss?«, fragte Nana und schüttelte verständnislos den Kopf. »Woher weiß sie es?« Als die Menschheit lernte, ein Schaf zu klonen, warf Nana praktisch das Handtuch und hinterfragte nie wieder irgendetwas. Eines Tages besuchten wir mit ihr ein Restaurant in der obersten Etage eines riesigen Hotels. Als wir im Aufzug standen, drückte jemand aus Versehen den Knopf für das Stockwerk, in dem wir eingestiegen waren, sodass sich die Tür sofort wieder öffnete. In dem Glauben, wir hätten gerade im Bruchteil einer Sekunde 45 Stockwerke zurückgelegt, verließ meine niedliche kleine Großmutter den Aufzug. Sie ging den Flur hinunter, wobei sie sich nervös das Haar tätschelte und vor sich hin murmelte, »Warum nicht?« Ich möchte Sie zum Abschluss dieses Buchs dazu auffordern, Ihre Träume mit der gleichen Überzeugung zu verfolgen, die diese zierliche alte Frau in den kniehohen Strümpfen und den praktischen Absätzen hatte. Alles ist möglich. Immerhin wurde sie 1903 geboren und erlebte das technisch erstaunlichste Jahrhundert aller Zeiten fast komplett mit. Was auch immer Sie mit Ihrem kostbaren Leben anfangen wollen, glauben Sie daran, dass es möglich ist. Ob Sie nun Gags schreiben, abrocken, ein Unternehmen gründen oder Griechisch lernen. Ob Sie Ihren Job kündigen, einen Haufen Kinder kriegen, sich verlieben oder abspecken. Ob Sie Waisenhäuser auf der ganzen Welt eröffnen, Filme drehen, Delfine retten, Millionen verdienen oder mit einem Lendenschurz bekleidet in einer Schlucht leben wollen. Ihnen steht alles offen. Sie haben es sich verdient. Warum nicht? Geben Sie sich selbst die Erlaubnis und die Mittel. Ja, dazu zählt auch Geld. Zu sein, wer Sie sind. Ganz egal, was alle anderen glauben oder für möglich halten. Versagen Sie sich nicht das Leben, von dem Sie träumen, weil Sie befürchten, Sie seien nicht gut genug. Oder Sie könnten dafür schräg angeschaut werden. Oder es sei zu riskant. Denn wem nützt das schon was? Niemandem. Tun Sie die Dinge, die Sie toll finden, die Sie gut können, die Ihnen Freude bereiten, mit denen Sie es anderen so richtig zeigen. Rufen Sie, siehst du? Tun Sie Dinge, die Sie innerlich so zum Leuchten bringen, dass Ihnen Sonnenstrahlen aus den Augen scheinen. Das bringt automatisch auch die Welt um Sie herum zum Leuchten. Genau deshalb sind Sie hier, um als riesiger Feuerball unsere Welt zu erhellen. Eine Welt, die Licht buchstäblich braucht, um zu überleben. Sie sind mächtig. Sie werden geliebt. Sie sind umgeben von Wundern. Glauben Sie ganz fest daran, dass das, was Sie sich wünschen, schon hier und für Sie verfügbar ist. Dann können Sie alles schaffen. Lieben Sie sich selbst. Sie sind der Hammer. Auf Wiederhören bei Audible.